Radio Blau ist das freie Radio von Leipzig. Ihr hört uns auf den Frequenzen 94,4 in Stameln, 89,2 in Reutnitz und 99,2 in Connewitz. Unsere Webseite ist www.radioblau.de. Dort findet ihr alle relevanten Infos. Ihr hört Radio Blau, ist voll schön. Hey, People, das ist Radio Blau. Das ist der beste Sender, den es überhaupt gibt. Wenn ihr den weiterhört, bekommt ihr schöne blaue Haare. Radio Blau ist das freie Radio in Leipzig, das ihr empfangen könnt auf unsere Frequenzen Leipzig-Konnewitz 99,1 MHz, Leipzig-Reutnitz 89,2 MHz und Leipzig-Stammel 94,4 MHz. Und ein Livestream im Internet Montag bis Sonntag von 0 bis 24 Uhr unter stream.radioblau.de. Unsere Sendezeiten auf UKW Montag bis Freitag von 18 bis 23 Uhr, Samstag und Sonntag von 12 bis 24 Uhr. Außerhalb unserer UKW-Sendseite könnt ihr unsere Sendungen auf www.radioblau.de im Livestream hören. Da kommen Sendungen von Radio Blau und Radio Korat, das freie Radio aus Halle. Die Adresse Paul-Grün-Straße, 60 in Hinterhaus 04107 Leipzig. Gerade gibt es keine Bürosendezeiten, sondern ist eher alles von zu Hause. Und trotzdem könnt ihr euch melden unter radioblau@radioblau.de. Telefonisch werden wir irgendwann erreichbar und das sind die 0341 30 100 06. Auf der Homepage sind alle wichtigen Informationen www.radioblau.de. Und heute Freitag, último día de febrero, o sea, último viernes de febrero. Was haben wir für ein Programm? Das werde ich jetzt gleich anschauen. Wir haben auf UKW, weil wir jetzt auf UKW anfangen, um 18 Uhr die Sendung Babylonia, um 19 Uhr die Sendung Aktuell, um 20 Uhr die Royal Stumpf, um 21 Uhr Persona non grata, um 23 Uhr Maximum Rock'n'Roll Radio. Und dann ab 27. kommt um 0 Uhr eine Sendung aus Halle von Radio Korax. Und dann geht es einfach weiter. Schauen Sie bitte auf der Homepage, welche Sendungen. Babylonia. Das ist die Sendung Babylonia und als Einführung zu der Sendung spielen wir jetzt zuerst Musik. Ine, mine, miste, es rappelt in der Kiste. Ine, mine, mu, und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ine, mine, miste, es rappelt in der Kiste. Ine, mine, mu, ja, und raus bist du, ja. Ine, mine, miste, es rappelt in der Kiste. Ine, mine, mu, ja, und raus bist du, ja. Ine, mine, miste, es rappelt in der Kiste. Ine, mine, mu, und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht, sag mir erst, wie alt du bist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ine, mine, ine, mine, ine, rappel, mine, mu. Das ist die Sendung Babylonia und ich hoffe, dass ihr am Ende rauskriegt, warum ich mit diesem Lied angefangen habe. Das Thema von heute gibt es darum um Kinder und Bildung. Weil mit der Pandemie ist deutlich zu schauen, wie die finanzielle Ungleichheit in der Bevölkerung ist und nicht nur auf lokaler Ebene oder in Deutschland, sondern auch weltweit. Weltweit ist diese Ungleichheit zu spüren und die Konsequenzen erleben, dass die Kinder haben kaum Zugang zum Bildung, wenn sie überhaupt kein Internet haben, keinen Rechner haben oder Leute, die Erfahrung mit diesem IT-Thema haben. Und es gibt um die Grundbasis. Und wenn die Kinder aus Familien, die finanzielle Schwierigkeiten haben, natürlich sind stark betroffen. Aber wenn die Kinder aus Familien sind, die unterwegs sind, die ein neues Zuhause finden wollen oder beziehungsweise Schutz suchen und sind im Flucht, sind noch in größere Schwierigkeiten. Und wir wollen jetzt schauen in diesem Sendung, und gleichzeitig eine Aktion unterstützen, wie die Lage ist bei den Kindern in den verschiedenen Unterkünften von Leipzig und eventuell von Sachsen. Dafür habe ich Vertreterinnen zweimal von den Grünen und einmal von der Linken Partei, das ist Juliane Nagel, gefragt. Und habe ich auch bei der Stadt Leipzig gefragt und habe ich auch schon eine Rückmeldung bekommen. Das werde ich vorlesen. Und gut, fangen wir jetzt an. Wir Menschen sind unserer Natur nach Nomaden. Eine meine Miste ohne einen Internetanschluss und raus bist du. In Corona-Zeiten fordert das Homeschooling in Sachsen häusliche Schule die Ungleichheit und Benachteiligung. In Leipzig und ganz Sachsen ist der beschränkte Zugang zur Bildung für viele Schulkinder Realität. Ohne die notwendigen Geräte wird ihnen die Teilnahme am virtuellen Unterricht verwehrt. Dies gilt besonders für Kinder aus Familien, die Leistung nach SGB II und SGB III beziehen, aber auch aus geflüchteten Familien, die sich in prekären Beschäftigungen befinden. Im Rahmen des Winters der Bildung und Lebensfreude von Samofa Plus Projekt beteiligen wir uns am bundesweiten Aktionstag des Bundesverband Netzwerke von Migrantenorganisationen e.V. Wir Migrantinnen schlagen Alarm. Corona-Krise macht ungleicher. Sowie mehr als 20 Partnerstädte in Deutschland auch. In Leipzig beschäftigt sich der Samofa Plus Projektträger MEPA e.V. in Zusammenarbeit mit anderen Kooperationspartnern wie der Deutsch-Spanische Freundschaft e.V., KSET e.V. und YILP e.V. mit diesem Thema. Wir aktivieren ehrenamtliche junge und alte Menschen und auf die Angebote des Jobcenters für die Beantragung von digitalen Endgeräten wie Computer, Tablets oder Drucker aufmerksam zu machen. Bei Babylonia, eine seit mehr als 6 Jahren unabhängige aktive Radiosendung, moderiert von Gerardo, behandeln wir das Thema Schule und Internetzugang in Leipzig, Sachsen von 18 bis 19 Uhr am Freitag, den 26. Februar. In der Sendung wird mit Stadträtinnen und Landesabgeordneten von der Grünen und Linken Fraktionen. Das Problem des fehlenden Internetabschlusses oder geringere Datenvolumen und der fehlende arbeitsfähige Endgeräte zu Hause bei vielen Familien mit prekären Verhältnissen ist lange bekannt. Besonders geflüchtete Familien in Leipziger Stadtteilen, im ländlichen Raum oder in Gemeinschaftsunterkünften bzw. in Erstaufnahmeeinrichtungen sind hier hervorzuheben. Ein Aspekt dieser Problematik behandelt das Thema der Sendung, die niedergestochene Hoffnung bei den sächsischen Schulkindern in den verschiedenen Unterkünften. Wir werfen einen Blick auf die Situation der Schulkinder der verschiedenen Unterkünfte und Erstaufnahmeeinrichtungen von Leipzig und Sachsen in einen direkten Zugang mit der Online-Schule. Das war der Text von dieser Aktion und die Aktion machen verschiedene Vereine. Und ich unterstütze diese Aktion mit der Sendung Babylonia. Die Sendung Babylonia wird von mir nicht nur moderiert, sondern es ist meine eigene Initiative und ich bedanke mich bei Radio Blau, weil ich bei Radio Blau senden darf. Und jetzt fangen wir mit dem Interview. Erstmal die Vertreterin von den Grünen und danach die Vertreterin von der Linken Partei. Am Ende von der Stadt Leipzig. Ich muss nur kurz sagen, nach Information von meinen Bekannten bzw. Freunden gibt es in den verschiedenen Unterkünften gar kein Internet. Das wurde mir gesagt, die Leute schaffen irgendwie, dass die Kinder die Schule machen mit dem Mobilgerät, also, beziehungsweise mit dem Handy, zu den Rechner und so weiter und so fort. Aber was ich gehört habe, die Information, die ich bekommen habe, sowohl in Leipzig und in anderen, gibt es kein Internet. Ich bin Nuria Silvestre, ich bin Fraktionssprecherin für Gesundheit, Inklusion und Migration der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ja, hallo Nuria, danke für deine Zeit. Wir haben ein paar Fragen. Und zwar, ich habe gerade erfahren, dass die in den Unterkünften kein Internet gibt. Und dann habe ich mich gefragt, die Kinder überhaupt weltweit sollen Zugang zur Bildung haben. Was steckt jetzt in der sächsischen Gesetz oder überhaupt in dem Gesetz in Deutschland für die Kinder, die in solche Unterkünfte sind? Erstmal, es gibt ein, weil dieses Wort Unterkunft ist ein bisschen ambivalent, also wir sollen das trennen, ne? Also die Erstaufnahmeunterkünfte, die Zuständigkeit liegt bei der Regierung in Sachsen und die Gemeinschaftsunterkünfte und die sind zuständig für den Sozialamt Stadt Leipzig, ne? Das sind zwei unterschiedliche Unterkünfte. Die Erstaufnahmeunterkünfte sind nur vor kurzer Zeit da, sollten nur vor kurzer Zeit genutzt werden und nur für die Menschen, die sich in den noch nicht verteilen, in den unterschiedlichen Städten. Und ja, da gibt es verschiedene Träger von ja, Johanniter, also verschiedenen Träger, die Ansprechpartner für diese Fragen sein konnten. Und die Stadt Leipzig auch, für die Gemeinschaftsunterkünfte gibt es auch Träger wie Pante Cajon oder Vereine, dass die leiten diese Unterkünfte. Und zwischen die Träger gibt es auch unterschiedliche Philosophien, was man oder wie man den Bedarf erhebt. Und es gibt auch unterschiedliche Gruppen in unterschiedliche Unterkünfte. Ne? Also erstmal sehr divers und sehr schwierig eine Betrachtung. Also wir fordern die ganze Zeit diese Qualitätssicherung und die eigene Standards. Was ich bis jetzt bekommen habe, ist, dass es ist sehr, sehr divers und sehr, sehr unterschiedlich zwischen ja, ein Erstaufnahmeunterkunft von einem Träger oder der andere hier in Leipzig oder in Dresden. Also es ist wirklich ein großes Unterschied. Das muss man betonen und das sollte nicht sein. Und ja, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den unterschiedlichen Trägern, ja, haben auch andere Ressourcen. Das kann man nicht einfach so lassen. Also einige sind auch vielleicht doch mehr motiviert und haben mehr Ressourcen als andere und können mehr erreichen. Leider ist es nicht der Fall, wir sind nicht glücklich, wie die Situation, wie der Lage gerade ist. Und wir fordern, wie gesagt, also diese Qualitätssicherung und diese Kontrolle über was gerade in verschiedenen Unterkünften und warum die Standards so unterschiedlich sind. Was gehört zu dieser Qualitätssicherung? Meiner Meinung nach es fängt an mit Hygiene, also ganz grundsätzlich Hygiene und Catering zum Beispiel. wie's Personal, ne? Die Qualifikation von Personal, zum Beispiel, konnte auch standardisiert sein. Also, dass der Personal Fremdsprachen spricht, dass das Personal richtig qualifiziert ist für diese Arbeit. Also das ganze Extremspektrum, ich konnte wirklich von Sicherheitsfirma bis die pädagogische Anteil, das da sein sollte und diese Problematik oder Herausforderungen übernehmen. Ne? Von was machen wir mit den Kindern, wenn Lockdown gibt, vor allem wenn man einfach diese Kinder für kurze Zeit dabei hat. Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, aber davor braucht man wirklich eine Strategie und ein gutes Personal, das das einstellen kann. Ne? Ja, das ist. Und wie siehst du genau die Lage in Bezug zur Bildung, dass die Kinder zur Schule gehen oder jetzt gerade Online-Unterricht bekommen? Ja, also da bin ich überfragt, weil das ist, wie gesagt, von keine Zuständigkeit Stadt Leipzig, deswegen bin ich nicht direkt in Verbindung mit den unterschiedlichen Träger wie die Landtagsabgeordnete, ne? Dass sie ja mehr Zugang haben zu die Erstaufnahmeeinrichtungen. Ich bin in Verbindung mit der Gemeinschaftsunterkunft in Leipzig und der Sozialamt in Leipzig, und da gibt es nach unseren Anfragen immer Personal, das das unterstützt, also das ermöglicht erstmal, seien Kopien oder Hilfe mit Hausaufgaben, die Beantragung von Geräte. Es gab in Leipzig letztens Mai auch ein großes Projekt, wo einfach Hardware for Future heißt das mal, dieses Projekt, wo Firmen und Privatpersonen Technik abgeben konnten, und dann diese dezentrale e.V. und die Lekos GmbH, das ist der IT-Dienstleister der Stadt Leipzig, diese Technik gesammelt haben und gelagert haben und dann die Verbreitung ermöglicht haben. Also das war ein sehr wichtiges Projekt, vor allem für Schulen, dass das sofort diese Möglichkeit. Es gab damals auch im Mai und Juni letztes Jahr überhaupt nicht die neue Weisung für die Arbeitsagentur, dass die SGB-II Anfängerinnen einfach die Möglichkeit gehabt haben, jetzt vorher mit Darlehen, jetzt als Zuschuss mindestens 350 Euro für Technik. Und ja, damals war es einfach so als Not, diese Lösung. Und wir haben nur positive Rückmeldungen von Sozialamt bekommen. In dem Fall war es ein sehr gutes Projekt. Jetzt aber, seit Januar dieses Jahr, gibt es diese Möglichkeit, diese Gelegenheit, einfach das zu beantragen und diese Fördermittel zu bekommen, also diese Leistung. Die Frage ist, ob alle diese Menschen diese Beratung bekommen, wie man das beantragt, weil, ja, wie gesagt, das ist erstmal in der Zeitung gewesen oder, ja, welche Kanäle finden die Menschen, das zu verstehen, dass bis die Schulen oder die Azubis bis 24 diese Möglichkeit, dieser Regelfall bis zu 350 Euro pro Schülerin, pro Tablets, PCs und Drucker, Patronen und so weiter und so fort zu bekommen. Also das war meine Frage erst jetzt für das Sozialamt. Und darüber habe ich noch nicht eine Antwort bekommen. Ist für die Kinder, ist Schulpflicht auch für die Kinder? Also das ist kein Unterschied für die Kinder. Der Aufenthalt ist kein Unterschied. Also jedes Kind, das in Leipzig angemeldet ist, hat Schulpflicht. Und das ist als Gesetz einfach. Also man muss einfach, manchmal verzögert sich, weil ja, die Mitarbeiterinnen müssen die Bildungsagentur kontaktieren oder die Familien müssen die Bildungsagentur kontaktieren und das dauert vielleicht wegen dem Deutsch als Fremdsprache Unterricht, wegen wo platziert man, aber in der Regel in einigen Wochen bekommt jedes Kind einen Platz in der Schule hier in Leipzig auf jeden Fall. Und ich wollte vorher noch etwas sagen, also es gibt ein Landessozialgericht-Urteil in Thüringen, wo einfach beschlossen wird, dass insgesamt bis 500 Euro für Computer und Zubehör verwirklicht wurden. Also in dem Fall, wo einfach jemanden sagt, okay, aber ich bin Azubi oder ich brauche für Elektromechaniker oder keine Ahnung welche Ausbildung oder so, ein besonderes Computer mit einem besonderes Programm oder keine Ahnung was. Die Schule sollte einfach nur bestätigen, dass diese Ausstattung notwendig ist und ich würde das beantragen. Also diese Rechte auf Bildung und Chancengleichheit ist wirklich sehr wichtig und ich würde das sowieso beantragen und mal sehen, was in Leipzig die Verantwortlichen sagen. Aber auf jeden Fall finde ich, dass wenn es gerecht ist und die unmögliche Weiterlernen anders geht, dann ich bin davon überzeugt, dass sie werden das zustimmen auch. Ist diese Information in anderen Sprachen da oder? Nein, ich habe das nicht gefunden. Ich habe auch recherchiert und deswegen habe ich auch diese Fragenkatalog am Sozialamt das auch gefragt. Von Willkommenzentrum konnte es Informationen geben, aber ja, den Antrag oder ja, die wichtigen Elemente, ne, sollten ja auf mindestens eine Sprache, sage ich, übersetzt sein. Leider noch nicht der Fall. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, immer die Hotline von Bundesagentur zu nutzen, wenn man einfach Fragen hat, kann man auch das beantragen, ne? Und Unterstützung mit Ausfüllung sollte auch geben. Also man muss wirklich manchmal darüber kämpfen, aber das ist auch ein Recht. Ein anderes Problem und ich glaube, das ist ein Hauptproblem noch dazu, ist, dass es kein Internet gibt. Das ist die Information, was ich gerade ganz frisch erfahren habe. Ja, dass in fast alle Unterkünfte, unabhängig davon, ob der erste oder der zweite ist, gibt es kein Internet und vielleicht ist es etwas besser für die Familien, die jetzt in einer Wohnung haben, weil selbst ein Internet besorgen, ne, also ein Service sich besorgen. Wer ist für dieses Dienst zuständig? Also wenn es eine Gemeinschaftsunterkunft ist, dann ist es Sozialamt. Wie gesagt, das ist abhängig wahrscheinlich vom Träger, weil das Ziel ist immer so diese Schul-PCs oder diese Geräte müssen irgendwo eine Verbindung haben, ne? Sonst es bringt nichts, was der Lehrer schickt. Viele haben einfach als Sprechpartner vielleicht der Mitarbeiter, ne, der verantwortlich für die Familie ist. Ja, vielleicht als Kontakt für die Lehrer und Lehrerinnen. Und viele bekommen auch die Unterlagen direkt gedruckt oder ja, also es gibt verschiedene Varianten. Auf jeden Fall ein Internetzugang wäre auch etwas zu beantragen, falls in der Unterkunft sowas nicht gibt. Eine Stieg oder etwas, das das ermöglicht, ist auch sehr, sehr wichtig. Ne? Also das ist gleichzeitig als das Gerät oder wichtiger als das Gerät. Viele Familien haben das auch nicht beantragt. Also die Schule haben einfach gefragt. Ne? Also die Schule haben hier eine richtige und wichtige Rolle gespielt, weil die Schule kennen direkt die Kinder und wissen genau, wie die Situation ist. Ich kenne sogar von Lehrer und Lehrerinnen, dass einfach die vorbeigefallen sind und alle Unterlagen mitgebracht haben. Das ist total ungünstig, aber erstmal, mindestens für die ersten Lockdown war die einzige Lösung. Für die zweite, wie gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, das zu beantragen. Und ja, falls in der Unterkunft keine Gerät mit Drucker und ja, dann dann muss man einfach das machen. Es ist einfach so. Aber die Schulen haben viel, viel geholfen und die kennen direkt die Kinder das und wissen, und die Schule haben auch Geräte verteilt, ne? Ich mache jetzt eine kleine Brücke. In der Regel, ganz nach Gefühl, sage ich, fällt diese Aufgabe bei den Frauen. Wie ist die Lage von den Frauen in der Unterkunft? Hast du Informationen? Hast du überhaupt was erfahren? Also ich habe vor allem Informationen von Frauen, die schon anerkannt wurden oder Familien, die schon die Anerkennung bekommen haben, weil ich Migrationsberaterin bin und die sind meine Klientinnen danach in der Migrationsberatung. Das ist auch, ja, das große Teil das von den Menschen, dass ich das mal kenne und ja, fragen kann, also die Informationsquelle. Und wie gesagt, wie ich vorher gesagt habe, also es gibt Mitarbeiterinnen total motiviert, das viel untersuchen und alles erklären und wirklich mit Leidenschaft betreuen und andere nicht. Es ist wirklich. Du meinst die Mitarbeiterin von Sozialamt? Die Mitarbeiterin direkt in der Gemeinschaft. Ah, okay. Ah, okay. Ja. Von den Träger. Von den Träger. Ja, das ja. Weiß ich auch. Ja. Ja, also deswegen, wie die Familien geht und wie gut sie sich fühlen hier, wie gut sie sich integrieren, wie gut Deutsch lernen, wie gut die Kinder in die Schule gehen und so weiter und so fort, ist wirklich sehr abhängig von diesem Glück zu haben in der richtigen SS und dann zweite Aufnahmen, also in der Unterkunft. Ja, und das ist schade, das finde ich schade und das finde ich sehr schwierig auch zu ändern. Vor allem, weil es gibt diese Qualitätssicherungsprüfung oder so nicht in der Fall. Ne? Also es gibt immer Berichte und Sozialamt bekommt jede Woche oder ständig, wenn sie nachfragen, Berichte. Aber ja, ich wollte gerne wissen, ob diese Berichte auch von der Mitbewohnerinnen gestellt werden. Ob sie die gleiche Antworten bekommen werden. Ne? Und das ist das Problem gewesen, schon vor mehreren Jahren. Und deswegen der Migrantenbeirat, also als ich vor einigen Jahren auch mit dem Migrantenbeirat das Beschwerdemanagement für die alle Unterkünfte in Leipzig abgerufen haben. Also wir haben das schon bearbeitet. Und schon diese Beschwerde bekommen und das war das Ziel einfach, dass dass ein Ort gibt in dieser Unterkunft, dass die Stimme die Mitbewohner ja, ermöglicht, ne? Also diese ihre Meinung und ihre ja, Bedürfnisse da reflektieren und das ist langsam kommt es zustande. Aber ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr kompliziert. Ich sehe das als sehr schwierig, auch für andere Bereiche. Ne? Also es gibt immer die Meinung von dieser Träger, es gibt immer die Meinung von Dolmetscherdienst, ne? Es bringt immer die Meinung von die Mitarbeiter vom Jugendamt, dass das erlebt hat und nicht die Meinung von den Migrantinnen, dass die Übersetzung bekommen hat. Und das ist das Problem. Also diese muss man ändern. Also alle diese Berichte und alle diese Umfragen sollen alle Perspektiven. Um etwas zu verändern, muss man einfach diese Kritik tatsächlich von der Kritik lernen und diese Komplexität einfach sehen. Ja, dann hoffen wir, dass das irgendwie schnell passiert, ne? Damit weitergeht. Hm. Schnell? Schnell wünschen wir das alle, ja, aber ja, das ist die Frage. Also nach ein paar Jahren von, nee, eigentlich jetzt, seit 2018, dass der Migrantenbeirat das beantragt hat und jetzt langsam zustande kommt, ja, also das ist auch eine Kritik an der Verwaltung, dass schnell, einige Jahre, das reicht schon. Also für mich schnell ist einige Wochen oder Monate. Das ist nicht meine Erfahrung, leider. Okay, Nuria, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Bitte, danke dir. Ich hoffe, dass viele, viele Leute einfach mehr über ihre Rechte wissen, in diese Informationen bekommen und verstehen und erklären bekommen. Und ja, ich glaube, das ist für im besten Sinne für alle. Und es ist sowieso ein Menschenrecht, einfach zu verstehen, was man von Chancen und von Möglichkeiten hat. Okay, Nuria, bueno, muchas gracias. Y bueno, pues nos escuchamos en otra ocasión o tal vez en alguna ocasión nos vemos nuevamente. Radio Blau. Also mein Name ist Petra Czagasedi und ich bin Mitglied der Grünen Landtagsfraktion in Sachsen und da zuständig für den Bereich Asyl, Migration, Integration und auch noch für viele andere Themen wie zum Beispiel Inklusion von Menschen mit Behinderung, Verbraucherschutz oder Suchtprävention. Haben Sie ein bisschen mehr Erfahrung, wie das alles ist, wie das alles funktioniert, Bildungsbereich bei den Kindern in den Unterkünften? Ja, also wir müssen natürlich unterscheiden. Es gibt einmal die Erstaufnahmeeinrichtung, wo die Kinder leben, die gerade erst nach Sachsen gekommen sind mit ihren Familien und auf die Kommunen aufgeteilt werden müssen, also die noch in keine Kommune zugeteilt wurden. Da ist es sowieso sehr schwierig mit dem Bildungsbereich, weil diese Kinder ja auch noch nicht in die Schule gehen dürfen in Sachsen und nur Unterricht von einem freien Träger in der Erstaufnahmeeinrichtung erhalten. Im Normalfall, das ist jetzt zu Corona-Zeiten schwieriger geworden, wird teilweise umgesetzt, aber eben nicht in dem Umfang, in dem das bisher war. Also diese Kinder sind ganz stark davon betroffen, dass sie im Moment starke Defizite haben in dem, was ihnen als Bildungsangebot angeboten wird. Und das zweite Problem haben wir dann in den Gemeinschaftsunterkünften. Bei den Gemeinschaftsunterkünften ist es so, dass hier die Kommunen zuständig sind. Die bekommen Gelder vom Land und auch vom Bund zur Finanzierung der Unterkünfte. Und hier habe ich zumindest die Information, dass, was das Thema Internetversorgung in den Gemeinschaftsunterkünften angeht, dass eben in den Budgets die an die Träger der Heime ausgezahlt werden, mit drin ist und der Träger hier selbst verantwortlich ist, wie er das umsetzt, dass eine Internetverbindung vorliegt. Ein anderes großes Problem, was ich jetzt aber auch erst vor kurzem, vor einigen Tagen so mitbekommen habe, ist, dass es gibt ja jetzt von der Bundesregierung Geld für Computer, also eben digitale Endgeräte für Kinder aus sozial schwachen Familien. Diese Computer bekommen aber eben nur Kinder, deren Familien Hartz-IV-Empfänger sind. Das heißt Familien, die Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, die haben keinen Anspruch auf diese Computer. Das heißt, die sind an dem Punkt stark benachteiligt. Und hier gibt es im Moment auch noch keine Lösung. Wir haben da jetzt auch heute beim Ministerium angefragt, die aber auch noch keinen Lösungsvorschlag für dieses Problem haben. Also alles in allem kann man sagen, dass die Kinder hier sehr stark hinten rangestellt sind. Wenn sie Glück haben, dann gibt es Sozialarbeiter in den Unterkünften, die das vielleicht ein bisschen abfangen können oder auch Lehrer, aber es gibt natürlich auch genug Unterkünfte, wo das eben nicht so ist. Das war in Bezug zum Bildung. Wie ist allgemein die Lage in den verschiedenen Unterkünften? Also allgemein, wenn wir jetzt mal auf das Thema Corona gucken, dann haben wir das ja auch schon in den Medien mitbekommen, dass es durchaus jetzt schon einige Unterkünfte gab, wo es auch Corona-Fälle gab. Was ich da so problematisches beobachtet habe, ist, dass dann oft eine Gesamtquarantäne auf das ganze Haus gelegt wurde. Das war zum Beispiel hier in Markranstädt bei Leipzig so. Oder in der Erstaufnahmeeinrichtung in Dresden war es so, dass ein Teil gesperrt wurde. Das ist immer sehr schwierig für die Leute, die dann da drin wohnen, die auch nicht betroffen sind, und viele Leute bekommen da auch viel Angst. Und gleichzeitig, gerade so in so kleineren Städten, führt das auch zu Unmut bei den Menschen außerhalb, die dann wiederum sagen, oh, die halten sich vielleicht nicht an die Quarantäne. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, dass da sehr strenge Regelungen angesetzt werden, wenn ein ganzes Haus unter Quarantäne gestellt wird. Das ist aber sehr unterschiedlich. Also es gibt auch Kommunen, wo das sehr gut umgesetzt wurde. Zum Beispiel in Leipzig habe ich jetzt an dem Punkt noch nicht so viel Negatives gehört. wenn es solche Fälle gab. Also das hängt auch wieder ab von den Unterkünften und von den Kommunen, wie die das vor Ort umsetzen. Was ich auch mitbekommen habe, ist, oder was ich nachgefragt habe, ist, wie es eigentlich aussieht mit Tests, Corona-Tests in den Unterkünften. Und da wurde mir mitgeteilt, dass im Moment noch gearbeitet wird an einer Teststrategie für Gemeinschaftsunterkünfte. Das heißt, es gibt noch keine Strategie, wie getestet werden soll. Es wird aber daran gearbeitet. Ich hoffe also, dass da was entwickelt wird. Und gleichzeitig hat mich auch interessiert, wie es eigentlich mit der Impfung aussieht. Und da heißt es, dass die Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften und auch ihre Mitarbeiter jetzt in die Gruppe Priorität 2 kommen. Also ähnlich wie Mitarbeiter in Kitas oder Lehrer in diesem Bereich. Genau, das ist das, was ich jetzt so in dem Bereich mitbekommen habe, Corona und Lage in den Unterkünften momentan. Und ja, genau, noch ein weiteres Problem, was jetzt auch durch die Medien ging, das ist das gleiche wie mit den Computern. Die Bundesregierung hat Geld zur Verfügung gestellt für Menschen, die Hartz IV beziehen, damit sie kostenlose FFP2-Masken bekommen. Menschen, die als Asylbewerber hier sind und Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen, denen stehen diese kostenlosen Masken nicht zu. Die müssen die von ihrem Geld bezahlen, was ihnen so zur Verfügung gestellt wird. Also das macht die Lage noch schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch gerade eine sehr große Ungerechtigkeit. Schon ein anderes Thema, wenn ich jetzt an die Situation in Bosnien denke oder überhaupt im ganzen Mittelmeerraum. Haben wir Kapazitäten in Sachsen, dass mehr Menschen hierher Schutz finden? Kapazitäten haben wir mit Sicherheit. Das Problem ist natürlich, dass wir das in Sachsen nicht selber entscheiden dürfen. Das heißt, wir sind immer noch abhängig von der Entscheidung des Bundesinnenministers. Und erst dann, wenn der Bundesinnenminister, im Moment Herr Seehofer, bereit ist, Menschen aufzunehmen in Deutschland, dann werden sie uns in Sachsen zugeteilt. Wir können das also immer noch nicht selbst entscheiden. Das ist das, ja, wo vielen auffällt, oh, wir haben doch hier freie Plätze in den Heimen, warum kommen da keine Menschen hin? Weil eben die Bundesregierung im Moment nicht mehr Menschen aufnimmt oder eben nur eine bestimmte Anzahl aufnimmt und dann uns auch nur eine bestimmte Anzahl an Menschen zuteilt. Das waren die Vertreterin von den Grünen und jetzt kommt Juliane Nagel, die Vertreterin von den Linken. Je nachdem, was für eine Unterkunft ist, das unterscheidet sich von der ersten Aufnahme zu der zweiten Aufnahme und so weiter. Weißt du, wie die Lage ist gerade bei den Kindern? Man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen den Kindern, die in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes Sachsen untergebracht sind. Da gibt es ja auch in Leipzig die Max-Liebermann-Straße und bei Leipzig-Dölzig, Chemnitz-Schneeberg, also in ganz Sachsen. Es gibt eine Handvoll solcher Erstaufnahmeeinrichtungen. Und dort ist die Situation aus meiner Sicht richtig schlimm. Das sind ja sehr, sehr große Unterkünfte, wo mehrere hundert Leute unter wirklich engsten, teilweise sehr engen Bedingungen in Mehrbettzimmern leben, wo, weiß ich nicht, der Alltag ziemlich trist ist. Zumindest die Erwachsenen dürfen oft noch nicht arbeiten, haben eigentlich nichts richtig zu tun. Und die Kinder sind sozusagen auch in dieser Situation gefangen. Und das größte Problem, was wir in den letzten Jahren diskutiert haben, ist, dass die Kinder auch keinen Zugang zu zur Schule, aber auch zur Kindertagesstätte haben. Es ist ihnen quasi durch einen Erlass dass der Regierung in Sachsen untersagt, solange sie in Erstaufnahmeeinrichtungen wohnen, eine Schule zu besuchen. Und jetzt hat das Land Sachsen vor, ich glaube, oh Gott, 3-4 Jahren eine Art Ersatzschule eingeführt, die aber in den Lagern, in den Massenunterkünften stattfindet. Und das ist natürlich nicht gut, das ist keine gute Lernumgebung und die Schule ist auch keine richtige Schule, wie wir jetzt, was wir uns unter Schule vorstellen, ne? Insofern ist das eine ziemlich schlechte Situation und ich denke, mit Corona hat sich das nochmal verschärft. Die berichten, dass die sozialen Ämter das Geld zur Verfügung stellen und die Träger entscheiden am Ende, ob sie die Leute Internet benötigen oder nicht. Wohin das Ganze zusammen? Genau, das ist ja dann sozusagen die zweite Ebene, ne? Wenn die Familien, wenn die Menschen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in die Städte kommen, zum Beispiel nach Leipzig, dann müssen sie auch oft weiter in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen und da ist die Situation ein bisschen besser, würde ich sagen. Genau, aber und da dürfen die Kinder auch zur Schule gehen zum Beispiel, aber gerade in der Corona-Zeit war natürlich auch dort Homeschooling angesagt und dann ist natürlich die Situation dass man auf Internet dringend angewiesen ist. Nach meiner Kenntnis haben in allen Leipziger Gemeinschaftsunterkünften die Menschen die Möglichkeit, zumindest ein WLAN zu nutzen, aber eben gegen Geld. Ne? Und da sind wir in Leipzig, in der Stadt Leipzig, noch besser aufgestellt als in anderen Orten in Sachsen, wo es teilweise auch in den Gemeinschaftsunterkünften kein Internet, überhaupt kein Internet gibt. Ne? Und in Leipzig ist es relativ intransparent. Wir wissen nicht, wer wann, wofür, wie viel Geld bezahlen muss. Also es ist tatsächlich vom Sozialamt in die Hände der Träger gelegt, das WLAN oder das Internet zu organisieren und dafür dann Gebühren zu erheben. Aber ich kann sozusagen die Frage auch nicht beantworten, weil das, wie gesagt, nicht besonders transparent ist, wer da wie und warum entscheidet, wie hoch die Gebühren sind. Und da muss man natürlich darauf hinweisen, Menschen, die in Gemeinschaftsunterkünften leben, haben nicht viel Geld zur Verfügung. Die haben nach einer Gesetzesänderung vor 2 Jahren, meine ich, sogar weniger Geld als Geflüchtete, die in ihrer eigenen Wohnung wohnen. Ne? Also zieht der Staat quasi nochmal Geld ab, weil sie in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnen und sich da, weiß ich nicht, für allein 10 Euro im Monat oder in der Woche vielleicht Internet zu leisten, das fällt schon sehr ins Gewicht, wenn man nur 250 oder 300 Euro zur Verfügung hat, ne? Als Einzelperson jetzt, ne? Für eine Familie ist es ein bisschen mehr. Und gerade in Corona-Zeiten ist das natürlich eine dramatische Situation. Und ich befürchte, dass viele geflüchtete Kinder die Angebote des Homeschoolings so gar nicht hundertprozentig wahrnehmen konnten, ne? Mangels Internet und mangels vielleicht auch einem Computer und einem Laptop, weil da hat sich ja auch lange nichts bewegt und gerade Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, wie das Geflüchtete ja sind, haben einfach nicht normal einen Laptop dastehen. Ne? Wie ist die Lage bei den Kindern, bei den Familien, die Arbeitslosengeld 2 bekommen? Dafür gibt es Laptop gerade, die werden angeboten. Genau, also das betrifft tatsächlich Menschen, die Asylbewerberleistungsgesetz Geld beziehen, Menschen, die Hartz IV beziehen, die Sozialhilfe beziehen, die haben jetzt von der Bundesregierung quasi die Informationen bekommen oder zumindest stand es in der Presse, dass jetzt möglich ist, Laptops, Computer und so weiter anzuschaffen, wenn man nachweist, dass man eben das unbedingt braucht und wenn auch die Schule sagt, das ist nötig und die haben von uns noch kein Gerät bekommen. Das ist eine gute Sache, denke ich, aber wie ich gehört habe, ist es in Leipzig tatsächlich so, dass die betroffenen Familien keine Informationen bekommen. Also sie müssen das in der Zeitung gelesen haben und müssen sich dann selber an das Amt wenden. Ne? Und das ist so das erste Problem, denke ich. Eigentlich müsste jeder einen Brief nach Hause bekommen, ihr habt das Recht, einen Laptop zu beantragen oder Geld für einen Laptop zu bekommen. So, ne? Das ist ein erstes Problem. Und außerdem muss man natürlich sagen, jetzt nach einem Jahr Corona ist es ganz schön spät, dieses Angebot. Was ich aber auch noch weiß, ist, dass im Sommer tatsächlich auch das Land Sachsen den Kommunen Geld gegeben hat, damit die Schulen Laptops und so weiter für die Klassen anschaffen. Ne? Ob das jetzt flächendeckend passiert ist, kann ich gar nicht sagen. Noch so letzte Frage. Was soll es gemacht werden, damit die Lage nicht nur von den Kindern, sondern überhaupt sich verbessert? Insgesamt nicht nur von den Kindern, die leider gerade in solche Flüchtlingslager, wie das genannt wird, finden, sondern auch von den Familien, die auch finanziell gerade schwach sind. Ich persönlich denke ja, Kinder und Familien sollten überhaupt nicht in Massenunterkünften leben. Also es sollte für jede Familie vom ersten Tag der Ankunft hier die Möglichkeit geben, in einem geschützten Raum in einer Wohnung zu leben. Also ich finde das unmöglich, dass auch Kinder gerade in den Erstaufnahmeeinrichtungen leben müssen. Das muss eigentlich verboten werden und die Leute müssen gleich eine gute Umgebung haben zum Leben. Zur finanziellen Situation vertritt natürlich meine Partei die Position, dass Hartz IV und auch Asylbewerberleistungen viel zu wenig sind und dass es eigentlich eine Mindestsicherung von mindestens 600 Euro im Monat für jede Person, die nicht arbeiten gehen kann, braucht. Ne? Und davon würden natürlich auch Flüchtlingsfamilien, Flüchtlingskinder profitieren, wenn es mehr Geld gäbe. Und viele Sozialverbände haben auch schon vor vielen Monaten, als Corona begann, darauf hingewiesen, dass gerade diese Situation das sehr schwer schwer macht für Menschen, die eh nicht viel Geld haben und haben vorgeschlagen, dass im Monat 100 bis 200 Euro mehr gezahlt werden, damit die Pandemiesituation überhaupt bewältigt werden kann. Und das ist, glaube ich, so das Mindeste, was man fordern kann und nicht, was die Bundesregierung jetzt eben macht, einmal 150 Euro für Sozialleistungsempfänger, also arbeitslose Menschen oder Flüchtlinge und einen Laptop. Ne? Also man hätte schon viel früher anfangen müssen, den Menschen einmal im Monat mehr Geld zu geben, ne? Damit sie auch gut durch die Situation kommen. So, das wäre meine Idee. Und natürlich träumen wir auch davon, eine Kindergrundsicherung einzuführen. Und die würde auch für jedes Kind gelten, was in Deutschland lebt, egal wo es herkommt. Ne? Also ein garantiertes Geld für Kinder, das ihre Existenz sichert. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Danke, ne? Und gracias. Millones ardiendo, amo quemarlos, montaña de fuego, billetes llorando, que no libren del dinero, los verdes y los morados, mira eso como un veneno, que la parten de mi lado, Dios no libre del dinero, queriéndolo, Dios no libre del dinero, vistiéndolo, Dios no libre del dinero, contándolo, Dios no libre del dinero, teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviéndolo. Dios no libre del dinero, buscándolo. Dios no libre del dinero, soñándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo. Millones ardiendo, cheques en blanco, subiendo pa' cielo y no entrando. Dinero quiere dinero, yo no lo quiero pa' nada. Presidente, con la carita cortada. Dios no libre del dinero, queriéndolo. Dios no libre del dinero, vistiéndolo. Dios no libre del dinero, contándolo. Dios no libre del dinero, teniéndolo. Dios no libre del dinero, moviéndolo. Dios no libre del dinero, buscándolo. Ich habe auch bei der Stadt Leipzig gefragt, wie die Situation der Schulkinder in den verschiedenen Unterkünften der Stadt Leipzig ist, und ich bekomme eine Rückmeldung. Erstmal vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Antwort kommt aus dem Sozialamt, das für die Gemeinschaftsunterkünfte zuständig ist. Erste Frage: Ist die Bildung der Schulkinder aus den Unterkünften eine Priorität für die Stadt Leipzig? Antwort: Das Sozialamt der Stadt Leipzig ist Leistungs- und Unterbringungsbehörde nach dem Asylbewerbungsleistungsgesetz. Grundsätzlich zuständig für den Bereich Schulbildung ist das Stadtministerium für Kultur des Freien Staates Sachsen. Die im Auftrag der Stadt Leipzig agierende Träger der Unterkünfte unterstützen im Rahmen ihres Betreuungsaufträges die Schulkinder bei der Bewältigung der Herausforderungen des schulischen Lernens. Frage 2. Für welches Gebiet ist das Sozialamt Leipzig finanziell zuständig? Ist diese Leistung schwer verbunden? Antwort: Das Sozialamt Abteilung Migrantenhilfe ist zuständig für Personen im Leistungsbereich des Asylbewerbungsleistungsgesetzes, die in Leipzig wohnen und unter die Anspruchsberechtigung des Asylbewerbungsgesetzes fallen. Daneben können weitere Sozialleistungen bei Sozialamt Leipzig für bedürftige Bürger Leipzig beantragt werden, wie zum Beispiel Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Wohngeld etc. Außerdem können bedürftige Bürger Leipzig, die erwerbsfähig sind, weitere Hilfe nach dem SGB 3 oder 2 Bundesagentur für Arbeit oder Jobcenter erhalten. Diese Leistungen werden bei Bedürftigkeit gewährt und sind dann für den jeweiligen Auftragszweck bzw. Steller gebunden. Frage 3. Werden die verschiedenen Träger kontrollieren? Das Sozialamt ist regelmäßig mit den Trägern der Gemeinschaftsunterkünfte in Gespräch. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Sozialamtes sind Anlass- oder bedarfsbezogenen unter Einhaltung aktueller geltenden Corona-Regeln in den Unterkünften vor Ort. Frage 4. Wird das Internet in den Unterkünften finanziert? Antwort: Verantwortlich für die Bereitstellung von Internetverbindungen in den Gemeinschaftsunterkünften sind die von den Stadt Leipzig beauftragten Träger. Frage 5. Wird die Schulkinder die Grundstattung und notwendige Schulhilfe für die Online-Unterrichten haben? Die notwendige Grundstattung für Homeschooling ist nicht bei allen Kindern vorhanden. Eigene Unterkünfte haben Spenden an mobiler Technik erhalten und an die Kinder weitergegeben. Teilweise werden die vorhandenen technischen Möglichkeiten der Unterkünfte in Gemeinschaftsräumen und Beachtung der geltenden Corona-Schutzregelungen für Schulkinder genutzt. Für Leistungsberechtigte nach dem SGB II besteht seit Kürzen die Möglichkeit, Bedarfe für die technische Ausstattung bei Jobcenter zu beantragen. Für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerbungsleistungsgesetz wird dies aktuell noch geprüft. Die Mitarbeitenden in den Unterkünften sind jedoch bereit, seit Beginn des ersten Welle 2020 teilweise ergänzt mit Ehrenamtlichen, intensiv dabei, die Schülerinnen und Schüler bei ihren Schulaufgaben zu unterstützen. Auch wenn keine vollständige Technik bei den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht. Mit besten Grüßen, Martina Menge-Bunk, Redakteurin. Das ist die Rückmeldung von der Stadt Leipzig. Pal cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay bye, ay bye, ay vaca loca, ay bye, ay bye, ay bye, ay vaca loca, ay bye. Wir haben jetzt alles gehört, das Thema wir akzeptieren, es ist bekannt an alle möglichen Ecke. Und jetzt, wie in dem Film Samba kommt, als Zusammenfassung, die Träger entscheiden das. Deswegen wäre jetzt sehr interessant zu erfahren, welche Philosophie dahinter steht, welche Philosophie die verschiedenen Träger haben, warum entscheiden sie sich für Internet oder kein Internet, warum entscheiden A oder B. Es wäre ganz, ganz, ganz interessant, wenn die Träger das möchten, können hierher kommen und sich äußern. Das Wichtigste ist, dass die Kinder so bald wie möglich die Zugang zur Schule haben, dass die Ausstattung bekommen, die überhaupt finanziert wird. und was als Spende bekommen, bekommen das als Spende, ergänzt nicht das andere, sondern muss sicherlich die ganze Dinge optimieren. Und klar, von außen können wir ganz schön reden, aber von innen ist ein anderes Thema. Aber wie gesagt, interessant ist, welche Philosophie dahinter steckt. Dazu gibt es viele Initiativen. Klar, natürlich, es gibt viele Initiativen für Kinder in finanziellen Schwierigkeiten, aber es gibt Kinder, die auch keine finanziellen Schwierigkeiten haben, aber haben andere Schwierigkeiten und deswegen kommen in der Schule nicht ganz gut, kommen zum Bildung nicht ganz gut oder haben sogar zum Bildung, aber können die das auch nicht schaffen. Wir haben Defizit aus allen möglichen Ecken. Aus einer Seite zum Glück, wir sind keine perfekte Gesellschaft, aber wir haben Aufgabe als Gesellschaft und das ist ein Teil von unserer Aufgabe, die Kinder bei der Bildung zu unterstützen. Wer das kann, kann bitte das machen. In dem Fall können Sie Geräte zur Verfügung stellen, können Sie direkt spenden. Vermute ich, dass Sie das direkt spenden können, können die Kinder auch betreuen. Weil die Schulaufgabe oder weil andere Tätigkeiten, so ein Sport und so weiter und so fort. Die Bildung ist das Wichtigste für unsere Kinder und zwar weltweit. Und natürlich hier in Deutschland, ein Land, die so hoch redet, so schön redet, aber ist am Ende, was wir eigentlich auch hier gemacht. Wenn die Bildung bei den Kindern nicht klappt, dann scheitern wir nicht nur als Gesellschaft, sondern als Land und am Ende nachhinein, wenn überhaupt ein Dominoeffekt ist, dann wird schon alles gescheitert sein. Ne? Also, aber nicht alles ist das negativ oder können wir nicht so pessimistisch sehen. Es gibt Initiativen, die ganz gut sind. Und zum Beispiel in Halle gibt es eine Initiative, weil das müssen wir auch sagen, manche Kommunen haben das geschafft, Sozialarbeiter bei den Kindern zu schicken, die achten, dass die Kinder mit der Schule zurechtkommen. Das haben eigene Kommunen gemacht oder machen das. Und nicht nur jetzt in der Corona-Zeit, sondern überhaupt ist eine Arbeit, die seit ein paar Jahren gemacht wird. Und das soll auch hier passieren. Warum nicht? Wenn wir die Möglichkeiten haben, dann sollte auch hier das passieren. Und in Halle gibt es zum Beispiel solche Initiativen, dass die Kinder Zugang zu den Wissenschaftlern haben. Zum Beispiel mit dieser Initiative Passage 13. Und Sie können alle Informationen im www.passage13.de und das ist in Halle. Oder unter die Telefonnummer 01522-232-7533. Wie gesagt, gibt es auch eine positive Seite. In diesem Fall wollten wir genau schauen, wie die Situation bei den Kindern in den Unterkünften ist. Also vielen Dank und bis zur nächsten Sendung. Heridas, a veces solo una gota.